zu meiner Seelen Ruh, mir einen Trost in meinem Leiden zu. Ach, aber meine Plage vergrößert sich von Tag zu Tage, denn meiner Feinde sind so viel. Mein Leben ist ihr Ziel, ihr Bogen wird auf mich gespannt. Sie richten ihre Pfeile zum Verderben, ich soll von ihren Händen sterben. Die ganze Welt wird mir zur Marter hören.